إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليبي جشوستا هاتش فيكم zum Koranunterricht. Bevor wir anfangen mit Koran lesen lernen, möchte ich erstmal einige Worte an euch geben, warum wir überhaupt Koran lesen. Was für einen Nutzen hat der Koran, was für einen Nutzen hat das Koran lesen? Allgemein ist das Thema riesig. Unsere Gelehrten haben sehr viele Bücher darüber geschrieben. Aber ich will inshallah einige Nutzen kurz fassen. Natürlich an erster Stelle ist es das Wort Allahs. Das Wort, das Allah subhanahu wa ta'ala selber gesprochen hat. Das Wort, das er ausgesprochen hat an seine und uns gesandt hat durch Jibril alayhi salam, durch den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das heißt, wenn du das liest, sagst du genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und das ist schon eine großartige Sache. Und das ist ein Grund, warum zum Beispiel Abu Bakr immer geweint hat, wenn er den Koran gelesen hat. Weil das Allahs Worte sind. Subhanallah. Weiterhin ist es natürlich eine Rechtleitung vom Irregehen. Es leitet dich recht, wenn du es liest. Es leitet dein Herz recht. Es bringt dich von Schlechtigkeiten weg. Es ist weiter eine Rettung der Verbrennung im Höllenfeuer. Eine Rettung der verlorenen Seelen. Es ist eine Rettung der Leute, die nicht mehr weiter wissen in ihrem Leben. Ebenso ist der Koran das Seil Allahs, an dem alle festhalten sollten. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, haltet am Seile Allahs allesamt fest. Damit ist gemeint der Koran und die Sunna. Ja? Der Koran ist das Seil Allahs und er ist der gerade Weg. Sirat al-Mustaqim. Dadurch bekommt man den geraden Weg. Und dadurch verliert man niemals den geraden Weg. Bi'idhnillahi ta'ala. Es ist auch Nur. Es ist Licht für uns. Im Diesseits und noch viel mehr im Jenseits. Und der Prophet Hassan sagt, der Koran ist entweder für dich oder gegen dich. Und wer den Koran liest, so wird er inshallah auch ein Nur am jüngsten Tag sein. Ebenso ist er ein Wegweiser für uns. Er zeigt uns den richtigen Weg, er zeigt uns den geraden Weg, er leitet uns den Weg mit Allah subhanahu wa ta'alas Erlaubnis. Und natürlich ist es eine Kunde der Vergangenheit, den Geschichten, den Propheten, was ihnen passiert ist. Es ist eine Kunde, ein Bericht, eine Erzählung, aber kein Märchen, keine Geschichte. Es ist vielmehr eine Botschaft von der Wahrheit der Vergangenheit. Und natürlich ist der Koran ein Gesetz, eine Gesetzgebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Gesetz, wie wir unser Leben leben sollten. Und natürlich auch eine Voraussagung für die Zukunft, was alles noch kommen wird, was alles noch passieren wird. Wie zum Beispiel, dass ein Rauch ausbrechen wird und dass Isa a.s. zurückkommen wird und so weiter. Und weiterhin ist es eine Ibadah. Und somit ist es eine Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir den Koran lesen. Und es ist eine Heilung für die Muslime. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir senden vom Koran herab, was eine Heilung für die Gläubigen ist. Körperlich und seelisch. Körperlich und seelisch ist es eine Heilung. Und als nächstes, natürlich, wenn man den Koran liest, gehört man zu den Besten. Wenn man den Koran liest, lernt und lehrt, gehört man zu den Besten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Der den Koran lernt und lehrt. Und er wird auch geschützt im Leben. Er wird auch glücklich sein im Diesseits und natürlich im Jenseits. Liebe Geschwister, kommen wir nun zu der Belohnung vom Koran. Wie wir vorhin sagten, es ist eine Ibadah und somit eine Belohnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, pro Buchstaben bekommen wir eine Hasana. Das heißt, wer einen Buchstaben aus dem Koran, aus dem Buch Allahs liest, bekommt eine Hasana. Und eine Hasana sind wie 10 gute Taten. Und er sagt, sallallahu alaihi wasallam, ich sage nicht Alif, Lam, Mim ist ein Buchstabe, sondern Alif ist ein Buchstabe, Mim ist ein Buchstabe und Lam ist ein Buchstabe. Und dies wird berichtet bei Tirmizi. So ist es, wenn du Alif, Lam, Mim sagst, als ob du 30 gute Taten getan hast. Und subhanallah, wie kann man noch leichter gute Taten machen, als den Koran zu lesen? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt und gibt Acht, wer eine angenommene Hasana hat, der kommt ins Paradies. Subhanallah. Wer eine einzige Hasana hat, eine einzige gute Tat hat, die angenommen wurde, der kommt ins Paradies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, möchte denn keiner von euch in die Moschee gehen und ein oder zwei Verse aus dem Buch Allahs lesen oder lernen? Dies ist besser für euch als 2 Kamelstuten. Also 2 Verse sind besser als 2 Kamelstuten. Und 3 sind besser als 3 Kamelstuten. Und 4 sind besser als 4. Und die Anzahl der gelesenen Verse sind besser als die gleiche Anzahl der Kamel. Also der Hadith ist im Bukhari Muslim. Kamel bedeutet hier, kannst du sagen, Ferrari. Ja, wenn man das verstehen will. Ein Vers zu lesen ist besser als ein Ferrari zu haben. Und 5 Verse zu lesen ist es besser als 5 Ferraris oder Porsches, je nach Geschmack, das zu bekommen. Das ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich derjenige, der nichts aus dem Koran in seinem Herzen hat, ist wie ein zerstörtes Haus. Der Hadith ist bei Tirmidhi. Derjenige, der nichts aus dem Koran in seinem Herzen hat, und das ist sehr, sehr, sehr traurig und sehr erschütternd, liebe Geschwister, liebe Brüder, er ist wie ein zerstörtes Haus, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sallallahu alaihi wasallam sagt, lest den Koran, denn er wird am jüngsten Tag als Fürsprecher für seine Leser kommen. Der Hadith ist ein Muslim. Lest den Koran, denn er wird am jüngsten Tag als Fürsprecher für seine Leser kommen. So lasst uns, inshallah, zusammen den Koran lesen lernen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Koran ist entweder für oder gegen dich. Das heißt, am jüngsten Tag wird er entweder für dich sprechen oder gegen dich. Je nachdem, hast du dich für den Koran interessiert, so wird er sich für dich auch interessieren. Hast du den Koran gelesen, so wird er für dich Fürsprecher anlegen. Hast du dich darum gekümmert, hast du ihn tagtäglich gelesen, hast du versucht, ihn einzuhalten, hast du versucht, ihn zu verinnerlichen, ihn und deinen Charakter umzuwandeln, so wird der Koran für dich Fürsprecher sein. Doch hast du ihn gekauft und einfach in ein Regal hingestellt, hast ihn nicht beachtet, warst unachtsam gegenüber dem Koran, so wird er gegen dich aussagen. Und das ist keine gute Aussage, meine lieben Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch, wahrlich, Allah erhöht eine Nation mit diesem Buch und er erniedrigt eine andere damit. Der Hadith ist Muslim. Wahrlich, Allah erhöht Nationen mit diesem Buch und erniedrigt andere damit. Das heißt, dieses Buch gibt dir eine Izze, dieses Buch gibt dir eine Ehre, einen Stolz, einen Platz, den du nur Allah subhanahu wa ta'ala geben kannst, nur mit diesem Buch. Das heißt, wenn du dieses Koran, wenn du dieses Buch liest, wenn du dieses Buch verstehst, wenn du nach diesem Buch handelst und nichts anderes akzeptierst als die Wahrheit, die da drin steht, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala erhöhen. Und wenn eine ganze Nation das macht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Nation erhöhen. Möge Allah uns von diesen Leuten machen. Amen. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird zum Koran Bewährer. Das heißt, jemand, der den Koran nicht nur gelesen hat, sondern er hat ihn bewahrt. Das heißt, er hat ihn auswendig gelernt. Er hat darum gekämpft, jeden Tag, dass der Koran bei ihm bleibt. Es wird zum Koranbewahrer gesagt am jüngsten Tag, rezitiere und steige empor. Rezitiere, so wie du ihm diesseits rezitiert hast. Denn wahrlich, deine Stellung ist dort, wo du mit dem letzten Vers aufhörst. Subhanallah, ya Allah. Stell dir vor, lieber Bruder, der Koran hat mehr als 6000 Verse. Stell dir vor, du kannst über diese ganzen 6000 und mehr Verse auswendig. Und dir wird gesagt werden, lies den Koran, wie du es im Diesseits gelesen hast. Ja Allah, pro Vers steigst du eine Zeile aus, eine Stufe hoch. Pro Vers steigst du eine Stufe im Paradies hoch. Ja, nachdem du alles abgerechnet hast und du kommst ins Paradies, dann wird noch zu dir gesagt werden, lies jetzt den Koran. Und deine Stufen werden erhöht. Pro Vers eine Stufe. Ja Allah, wie viele Stufen gibt es im Paradies? Ja Allah. Und mit deinem letzten Vers, den du liest, wirst du deine Stufe erreichen, da wo du deine ewige Heimat haben wirst. Möge Allah uns von den Koranbewahrern machen, diejenigen, die den Koran auswendig können und diejenigen, die den Koran Vers für Vers rezitieren im Diesseits und im Jenseits. Und abschließend zu den Vorzügen will ich euch ein Hadith sagen, liebe Brüder. Der Gesandte Allahs sagte, eine Gruppe, die sich in einem Haus der Häuser Allahs versammelt hat, indem sie das Buch Allahs rezitieren, lesen, studieren, auf sie kommt die Sakine herab, die Ruhe, die Barmherzigkeit, ihnen wird die Barmherzigkeit zuteil. Die Engel umgeben sie und Allah erwähnt sie bei denen, die mit ihm sind. Subhanallah. Allah erwähnt dich mit deinem Namen. Er sagt, Mohammed liest gerade Koran. Er sagt meine Worte, die ich gesagt habe. Ahmed liest sie gerade. Mustafa liest sie gerade. Farouk liest sie gerade. Allah erwähnt dich persönlich bei den Engeln. Und diejenigen, und er sagt weiter, derjenige, der es versäumt, er sollte sich beeilen, denn seine Abstammung wird es nicht beschleunigen. Das heißt, egal, auch wenn er großen Adel hat, wenn er von einer reichen Familie ist, diese Sache wird es ihm nicht erleichtern. Denn nur der, wo den Koran liest und Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, bekommt eine große Stellung bei ihm. Dieser Hadith ist bei Sahih Muslim. Nun, liebe Geschwister, bevor wir anfangen, ich möchte auch noch kurz euch sagen, wie der Koran zu uns gelangt ist. Natürlich, von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Koran ist hundertprozentig das Wort Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Worte ausgesprochen und Jibril hat diese Worte getragen bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Jibril hat die Worte Allahs ausgesprochen, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte aussprechen konnte. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Worte in das Herz vom Propheten sallallahu alaihi wasallam graviert, kann man sagen. Und es ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam an uns überliefert worden. Und zwar auf zwei Wegen: mündlich und schriftlich. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seine Sahaba den Koran mündlich gelehrt und er hat sie auch abgehört. Und er hat den Koran zu seinen Lebzeiten komplett aufschreiben lassen. Einige schrieben auf Blätter, andere auf Palmenblätter, auf Bäumenblätter, andere auf Leder, andere auf Knochen, auf Holz, alles was sie fanden, schrieben sie drauf, alles was erlaubt wäre. Und der Koran wurde auswendig gelernt. Er wurde auswendig gelernt, das heißt, er wurde in den Brüsten der Menschen aufgeschrieben und er wurde auch, wie gerade erwähnt, schriftlich aufgeschrieben. Und von den Schreibern des Koran waren Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Khalid ibn Walid, Ubay ibn Ka'b und Zayd ibn Thabit, der wohl bekannteste Schreiber von den Schreibern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, war der Koran in den Herzen bzw. in den Brüsten der Sahaba vorhanden. Und auf den Blättern verteilt unter den Sahaben. Er wurde nicht als ein Buch zusammengesetzt, aber er wurde komplett aufgeschrieben. Und zur Zeit von Abu Bakr wurde der Koran zu einem Buch zusammengesammelt. Warum wurde das gemacht? Es gab eine Schlacht zur Zeit von Abu Bakr, als er Khalifa war, gab es eine Schlacht und in dieser Schlacht, meine lieben Brüder, starben mehr als 70 Leute, die den Koran auswendig konnten. Und Abu Bakr und andere Sahaba hatten Angst, dass der Koran verloren geht dadurch. Und sie hatten Angst, weil 70 Leute starben von den großen Gelehrten, von denjenigen, die den Koran auswendig konnten. Und er hatte Angst, dass der Koran dadurch verloren geht. So trug er einem Sahaba, und er war Zayd ibn Thabit, diese Aufgabe, diese große, gewaltige Aufgabe auf, den Koran zu sammeln, alles, was er gefunden hat, auf den Blättern, in den Herzen der Muslime, und bei sich selbst. Er war einer derjenigen, der den Koran auswendig konnte. Zayd ibn Thabit, merkt euch diesen Namen, Zayd ibn Thabit, und der zur Zeit vom Prophet sallallahu alaihi wasallam schon den Koran schrieb und nun diese großartige Aufgabe bekam. Und er radiallahu anhu sagte: Bei Allah, wenn sie mir aufgetragen hätten, dass ich einen Berg von den Bergen bewegen soll, wäre das nicht so schwer, als was mir anbefohlen wurde durch das Sammeln des Koran. Subhanallah, so gewaltig, so schwer war das, weil es eine gewaltige Aufgabe. Denn nur ein einziger Fehler hätte alles zerstören können, hätte ihn vernichten können für immer und ewig. So sammelte er, radiyallahu an, Zayd ibn Thabit, den Koran. Und der Koran wurde, nachdem er gesammelt wurde, die ganzen Blätter, die ganzen Steine, die ganzen Holzstücke und so weiter gesammelt wurde, verfasste er alles auf einzelnen Blättern, und sie banden das sozusagen zu einem Buch. Aber nicht zu Büchern, so wie wir das kennen, sondern zu Blättern einfach zusammengestapelt mit der richtigen Reihenfolge. Mit der Reihenfolge, so wie wir es heute bei uns finden, liebe Brüder. So wurde diese Sache bewahrt, aufgeschrieben, und das blieb bei Abu Bakr, bis er starb. Als Abu Bakr starb, gab er es weiter an Umar radiallahu an. Und es ging so weiter, bis Umar radiallahu an auch seine Amtszeit abgelegt hatte, sozusagen Amtszeit fertig war, und er starb radiallahu an, wurde der Koran seiner Tochter Hafsa, auch die Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war, übergeben, bis Uthman radiallahu an es herforderte von Hafsa, um Kopien davon zu machen. Warum hat er das herausgefordert? Im Jahre 25 nach Hijra, war Hudhaifa ibn al-Yaman, Hudhaifa ibn al-Yaman, ein Sahaba, war in Armenien und Aserbaidschan. Und er hörte dort verschiedene Arten, den Koran zu lesen. Ja, das heißt, die Leute haben angefangen, den Koran, das heißt Ausländer sozusagen, haben angefangen, den Koran falsch zu lesen. So kam er geeilt zu Uthman und sagte: Uthman, bewahre die Umme, bevor sie uneinig werden, wie die Uneinigkeit der Juden und der Christen. Er sagte: Bewahre die Umme, ja Uthman, bevor sie sich uneinig werden, wie die Uneinigkeit der Juden und der Christen. So ging Uthman radiallahu an zu Hafsa und bat um den Koran, der zur Zeit von Abu Bakr in einem Stück gesammelt wurde, zu einem Mushaf, zu einem Buch gemacht wurde, und bat einige Schreiber zu ihm, damit sie dieses Buch kopieren. Und unter diesen Schreibern war auch der Schreiber des Propheten, derjenige, der das Buch schon damals zu einem Buch verfasst hatte, Zayd ibn Thabit. Und er war von den Quraysh. Er war von den Leuten aus Medina. Und von den Quraysh gab es Abdullah ibn Zubayr, Sa'id ibn al-As, Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham und weiter andere. Und viele Kopien wurden, man sagt, sechs, einige sagen sieben, acht bis neun Kopien wurden gemacht, aber was sicher uns überliefert wurde, sind sechs Kopien wurden erstellt. Und dieses Buch hat man damals Al-Mushaf Al-Imam genannt, sozusagen das, der Imam von den Mushaf. Der Imam sozusagen, das ist das Original, woran sich alle halten müssen. Und diese Kopien wurden an 6 Orte geschickt. Erstens nach Basra, zweitens nach Kufa, drittens nach Scham, viertens nach Mekka, fünftens nach Medina, was an alle greifbar war, Medina, ein öffentlicher Koran, und sechstens auch in Medina ein Privater, der bei Othman selber blieb, worauf er persönlich aufpasste. Manche sagen noch, dass auch einer nach Jemen oder nach Bahrain geschickt wurde, aber diese Sachen sind nicht 100% sahih überliefert worden. Auf jeden Fall kam der Koran zu uns mutawatir. Das heißt, mutawatir bedeutet, dass der Koran uns überliefert wurde. Ich habe euch gerade die schriftliche Version erklärt. Die mündliche Version nennt man mutawatir. Das heißt, es kamen Mutawatir bedeutet, dass eine Gruppe zusammenkommt, wo es unmöglich ist, dass sie eine Lüge sich ersinnen und das weitererzählen. Das heißt, wenn Zehntausende das gleiche erzählen, kann es unmöglich sein, dass es eine Lüge war. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Allein wenn es 100 Leute gibt, die zusammenkommen, wie es zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war, die das dann überliefert hatten an die Tabi'i, an die Atba'i und so weiter, bis zu unserer Zeit, kamen immer Leute, eine große Anzahl von Leuten zusammen, und heute ist es natürlich viel, viel mehr als damals, kamen eine Leute, so eine große Menge von Leuten zusammen, dass man nicht sagen kann, dass sie eine Lüge ersinnt haben. Und dieser Koran wurde nur überliefert von einem, der das wirklich gelernt hat, vom Propheten, von den Sahaben, von den Tabi'in und so weiter, die dadurch auch eine Erlaubnis bekommen haben. Sie mussten den Koran hundertprozentig, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, Punkt für Punkt, auswendig gekonnt haben, richtig. Ja? Und es gab natürlich auch, und das ist natürlich der Grund, warum man den Koran nicht selber lernen sollte, im Internet oder aus den Büchern oder sonst versuchen irgendwie. Natürlich, wenn man nicht anders kann, dann gibt man sich diese Mühe, bis man einen Lehrer bekommt. Ja, und Alhamdulillah, im Internet gibt es heutzutage auch ganz gute Sachen, wo man sich anhören und lernen kann. Aber ich meine jetzt, wenn man Fehler hat, die nur ein Lehrer korrigieren kann, oder bestimmte Sachen, die nur ein Lehrer erklären kann, dann braucht man einen Lehrer dazu. Und die Mehrheit der Muslime lernt auf diesem Weg und lernt auch nur eine Leseart. Und diese Leseart ist Hafs an Asim, die entweder durch den Weg Shatibiyya oder Jazariyya überliefert wurde. Hauptsächlich lesen die Leute Shatibiyya, denke ich mal. Und genau diese Sache wollen wir versuchen, Koran zu lesen. Es sind noch natürlich andere Lesearten bekannt, die uns aber jetzt nicht interessieren, weil wir wollen das lesen lernen, was andere auch, was auf der ganzen Welt verbreitet ist, was auch bekannt ist und was ja auch von den ganzen Koranlesern, Mishari und Qamadi und so weiter und Sudais, die lesen alle im Öffentlichen, lesen die Hafs an Asim, und auf diese Version werden wir das aufbauen, unser Koranunterricht, inshallah. Zwar nicht detailliert, wir werden keine Tajweed-Wissenschaft machen, aber wir werden bi'idhnillahi ta'ala die Buchstaben lernen, die verschiedenen Regeln dazu lernen, dann eine Grundlage von Tajweed aufbauen, die wir benötigen, um den Koran zu lesen. Und ebenso werden wir auch schauen, welche Zeichen, welche Hilfsmittel es im Koran gibt, die uns helfen, an Tajweed-Regeln zu halten, und welche kleine Punkte es gibt, damit wir den Koran richtig lesen können. Bi'idhnillahi ta'ala. Das war's von der Einführung her, und wir wollen inshallah jetzt starten. Barakallahu fikum.